für die Einheitsfußballveranstaltung der Arbeiter von Nord und Süd, das anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung des Vaterlandes in Seoul, Südkorea stattfinden wird, wurde am 15. Juni in Pyongyang das nördliche Vorbereitungskomitee gegründet. An der Gründungsfeier nahmen die Funktionäre des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, der Gewerkschaftsverbände der Industriezweige und die Gewerkschaftsmitarbeiter in Pyongyang und aus den Provinzen teil. Nach der Vereinbarung mit den südkoreanischen Gewerkschaftsorganisationen, dass für das Gelingen der Fußballveranstaltung ein gemeinsames Vorbereitungskomitee gegründet werden soll, wurde auf der Feier das nördliche Vorbereitungskomitee für die Einheitsfußballveranstaltung der Arbeiter von Nord und Süd gebildet. Das Komitee wird vom Vorsitzenden des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, Ju Yong-gil, geleitet und umfasst die Funktionäre des Zentralvorstandes und der Verbände der Industriezweige wie des Gewerkschaftsverbandes der Metall- und Maschinenindustrie sowie des Gewerkschaftsverbandes der Leicht- und Chemieindustrie und die Mitarbeiter der zuständigen Bereiche. Auf der Feier wurde eine Gründungsdeklaration des gemeinsamen Vorbereitungskomitees für die Einheitsfußballveranstaltung der Arbeiter von Nord und Süd verabschiedet. In der Deklaration wurde darauf verwiesen, dass man anlässlich des 15. August dieses Jahres auf jeden Fall in Seoul jene Veranstaltung zustande bringen und gegen die sich zuspitzende Kriegsgefahr und für den dauerhaften Frieden Koreas aktiv kämpfen werde. Für die Verstärkung des Nationalen Gemeinsamen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und für den Zusammenschluss aller Koreaner im Norden, im Süden und im Ausland werde man aktiv zusammenarbeiten. Das Versprechen der Arbeiter von Nord und Süd für das Wiedersehen am 15. August in Seoul werde unbedingt gehalten werden, so hieß es in der Deklaration. Nach der Gründungsfeier beriet das nördliche Vorbereitungskomitee für die Einheitsfußballveranstaltung der Arbeiter von Nord und Süd über verschiedene sachliche Fragen für die Vorbereitung auf die Veranstaltung.